sprach Jesus zu Simon: Fahre hinaus auf die Höhe und lasset eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan, fingen sie eine große Menge Fische.